Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 16. September 98. Wenn Leipzig so nahe an Jena läge als Weimar, so hätte ich nichts auf das zu antworten, was du in deinem letzten Briefe schreibst, aber zu einer Reise von 9 Meilen entschließest du dich ebenso schwer wie zu einer Reise von 20, also wären wir nur auf der Landkarte näher, ohne uns deswegen öfter zu sehen. Dagegen hätte ich in Leipzig, das ich besser kenne als du, eine fatale Existenz, und wenn ich bei der dortigen Teuerung auskommen wollte, weniger Freiheit als hier. Außer der Fakultätsarbeit, die, wenn sie ordentlich gemacht sein soll, ihren Mann vollkommen beschäftigt, müsste ich noch Kollegia lesen. In der Fakultät fände ich einen Trupp widriger Menschen, mit denen es mir schwer werden würde, zusammenzuarbeiten. Hier ist meine Abhängigkeit nur scheinbar. Ich habe ein bestimmtes Departement, wo ich ohne alle Kollegen arbeite. Die Minister sind froh, wenn man ihnen Zeit und Anstrengung erspart, und betragen sich sehr artig. Meine Arbeiten sind mannigfaltig und großenteils interessant, insofern sie die allgemeinen Landesanstalten zur Beförderung des Wohlstandes betreffen. Auch bleibt mir in der Folge, wenn die jetzigen Rückstände aufgearbeitet sind, mehr Muße übrig als beim Appellationsgerichte. Ich bin nicht reich genug, um als Hausvater bei den immer wachsenden Bedürfnissen meiner Familie unabhängig sein zu können. Also wähle ich unter den Arten der Abhängigkeit diejenige, die nach meiner Überzeugung das kleinste Übel ist und wobei sich durch das, was der Mensch aus seinen Verhältnissen macht, ein höherer Grad von künstlicher Freiheit hervorbringen lässt. Auch weiß ich, dass Unabhängigkeit bei mir weniger fruchtbar sein würde als bei anderen. Meine Existenz in der literarischen und ästhetischen Welt ist mehr genießend als produktiv, und zum Anschauen, Pläne machen, anstellen, bleibt mir noch immer Muße genug. Von dem Anschließen an unbedeutende Menschen lass dir bei mir nicht bange sein. Ich lebe nur im Kreise meiner Familie. Gessler ist der Einzige, der mir außerdem hier näher angehört. Zwar fehlt es ihm an Charakter und Geist, aber sein Gefühl macht mir oft Freude. Sonst habe ich gern junge Menschen um mich, um nicht selbst unmerklich zu veraltern, und je selbstständiger, härter und übermütiger sie sind, desto lieber mag ich sie zum Gespräch. Übrigens suche ich mich fremd gegen alles zu erhalten, was nicht zu den meinigen gehört. Bei einem zu ausgebreiteten Interesse für Personen verliert das Interesse für Sachen und die höheren Bedürfnisse der Menschheit überhaupt. Zusammenkünfte mit dir und Goethe sind Feste, auf die ich mich während meines Alltagslebens vertröste. Hier suche ich bloß, mich unverdorben zu erhalten, damit ihr mich nicht als einen Philister wiederfinden möget. Schelling habe ich nur einmal und nicht allein gesehen. Er ist viel bei Schlegels, mit denen ich wenig Verkehr habe. Wilhelm Schlegel hat eine gewisse Geschmeidigkeit im Umgange, die ihn sonst genießbarer machte, verloren und gleichwohl nicht Geist genug, um für das Anmaßende und Schneidende seiner Urteile zu entschädigen. Moltke habe ich nicht gesehen, noch einen Brief von dir durch ihn erhalten. Dora wird deiner Frau nächstens schreiben, sie und Minna grüßen euch beide herzlich, lebe wohl und vergiss die Gedichte nicht. Dein Körner.